Wie bei CSI. Hast Baby, tut mir leid, gesagt zum ersten Mal. Hätt wissen sollen, dass das Ende von uns war. Du setzt einen Punkt nach dem Satz, als hättest du mich nie bekommen. Weißt du, wechsel ich Parfums und kauf mir neues Gefangen. Ich krieg wieder diesen Traum, ich will den Weltuntergang. Ha, ich glaub, das war's. I shoot for the stars. Ich ball da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Hab gelernt, was mich nicht killt, macht mich nur schicker. Würdest du für mich immer noch ne Kugel fangen? Weil deine Waffe ist jetzt in meiner Hand. Ich setz'n Punkt nach dem Satz, als hätt ich dich nie gekannt. Und